نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، دي أنتريش السفر أبشون دويتش Und ich hoffe, dass die guten Schwestern im Internet gut hören können, damit wir mit dem Unterricht anfangen, bi'izni ta'ala. Und zwar, wir machen weiter mit der Erklärung von Riyad al-Salihin, Garten oder Gärten der Tugend haften. Und wir sind bei Kapitel 54, Babu Fadlil Bukai min Khashyatillahi wa Shawqan Ilayh, Vorzug des Weinens aus Gottes Furcht und Gottes Sehnsucht. قال الله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. عادة المؤلف رحمه الله تعالى أن يأتي بالباب، وهو الإمام النووي رحمه الله تعالى، يأتي باسم الباب ثم يأتي بالآيات والأحاديث، وأحيانا قد يأتي بكلمات لبعض أهل العلم في المسألة أو يعلق هو على بعض الكلمات. فالباب هو باب البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه، يعني خوفا منه سبحانه وتعالى وشوقا إلى لقياه سبحانه. والبكاء له أسباب، فقد يكون من الخوف، وقد يكون البكاء من الألم، وقد يكون من الشوق، وقد يكون كذلك من الفرح. الإنسان يفرح قد يبكي. والبكاء من خشية الله إما أن يكون بكاء خوفا من الله سبحانه وتعالى أو شوقا إليه تعالى سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا البكاء سببه الخوف من الله سبحانه وتعالى، فهذا قد يكون الإنسان قد عصى الله سبحانه وتعالى وتاب، والآخر يبكي لأنه فعل طاعة لله سبحانه وتعالى ففرح بها واشتاق إلى لقيا الله سبحانه وتعالى. فالآية الأولى ويخرون للأثقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فهذه ثناء على الذين يبكون من خشية الله سبحانه وتعالى. لماذا ثناء عليهم؟ لأنهم فهموا كلام الله سبحانه وتعالى، ولفهمهم كلام الله سبحانه وتعالى ولمعرفتهم أنهم سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى يخرون للأثقان سجدا، يسجدون لله سبحانه وتعالى ويبكون لله سبحانه وتعالى خشوعا في القلب، وينعكس ذلك على العينين فتذرفان الدموع. فإنك بارك الله فيكم، هذا فيه فضل عظيم، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله سبحانه وتعالى وعين باتت تحرس في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكذلك ذلك الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل لما يذكر الله سبحانه وتعالى ولما يتذكر المعاصي التي قام بها والأعمال التي قام بها، فإذا كان من أهل الخير فرحا وشوقا إلى ربه بكى، أما إذا كان من الذين فعلوا الشر فإنه يبكي على هذه اللحظات التي قضاها في الشر والتي ضيعها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، يبكي خوفا من ذلك الموقف الذي سيقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيسأله الله سبحانه وتعالى عن عمله في هذه الدنيا. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ فهذا ذم لأولئك الذين يضحكون إذا سمعوا القرآن ويسخرون ويستنكرون سماع القرآن، بدل أن يبكي عندما يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، إنما يستهزئ ويسخر من كلام الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قلوبهم كالحجارة. وهنا المقصود بهم أولئك الذين إذا ذكر الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله زادهم ذكر الله سبحانه وتعالى عنادا عنادا وإعراضا واستكبارا. أما المؤمن إذا ذكر الله سبحانه وتعالى عنده، فإن هذا المؤمن يزيده ذكر الله سبحانه وتعالى خشوعا وخضوعا، ويشعر وجلا في ورقة في قلبه. أما في زماننا فنسأل الله العافية والسلامة، قد يسمع أغنية أو نشيد، أغنية أو نشيدا أو حتى موسيقى، فيخشع قلبه، وتراه إذا سمع يعني أغنية فيها عن المحبة والوقوف على الأطلال ومثل هذه الأمور خشع. أما إذا سمع كلام الله سبحانه وتعالى فإنه لا يلقي لذلك بالا، أو ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا سمع كلام الله سبحانه وتعالى وإذا كان القارئ قارئ القرآن يقرأ بشكل جميل خشع. أما إذا كان القارئ ولو أنه يقرأ بشكل صحيح ولكن ما يقرأ طبعا بهذه يعني بالمقامات كما يفعل البعض اليوم، فتجده لا يخشع يعني. وهذا كثير نجده اليوم بين المسلمين، يعني يقرأ قارئ القرآن يقرأ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فيقول له الله زد يا شيخ الله، هو أقول له أنت ستدخل النار جهنم يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول مزيد، ويقول الله، لأن الصوت عجبه وليس القرآن. فنسأل الله العافية والسلامة. يا أخوة المسلم يجب أن يستشعر هذه المسألة وهذا السؤال المهم، ألا وهو هل إذا سمعت كلام الله خشع قلبك؟ والمسألة الثانية، هل إذا سمعت نشيدا أو أغنية من الأغاني أو موسيقى خشع قلبك؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. كان في هناك واحد من المتصوفة، ومعروف يعني أهل التصوف عموما أنهم أهل ذكر، يعني ذكر طبعا بدعي وليس سني. فمر على قوم يقرؤون القرآن، فسمع القرآن فما خشع قلبه، فمر على قوم يرقصون وينشدون ويغنون فخشع قلبه، فقال لنفسه والله إنك منافق. هو لنفسه قال الله إنك منافق، سمعت كلام الله ما خشعت، فسمعت هؤلاء ينشدون فخشعت. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومشكلتنا اليوم طبعا نسأل الله العافية، من يميز اليوم القرآن من النشيد؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. Vorzug des Weinens aus Gottesfurcht und aus natürlich aus dieser Begegnung Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Hoffnung auf Begegnung Allah subhanahu wa ta'ala. Ich werde nicht sagen Sehnsucht. Sehnsucht ist eher etwas, was bei Menschen benutzen sollte. Auf jeden Fall, Allah subhanahu wa ta'ala spricht sinngemäß übersetzt, und sie fallen weinend nieder auf ihr Angesicht, und es lässt sie noch zunehmen an Demut. Das ist Surat Al-Isra 17, Jahr 109. Und Allah sagt auch sinngemäß übersetzt: Wundert ihr euch über diese Ankündigung und lacht anstatt zu weinen? Das ist Barakallahu fikum Surat Al-Najm, der Stern 53, die Ayat 59. Bis 60. Das geht, Barakallahu fikum, in diesem Kapitel über Vorzug des Weinens. Vorzug des Weinens. Entweder weil man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, dann fängt man zu weinen. Oder weil man Allah subhanahu wa ta'ala begegnen will. Weil man dieses Verlangen hat, dass man Allah subhanahu wa ta'ala trifft. Und deshalb weint man. Weinen, Barakallahu fikum, ist natürlich, wir müssen unterscheiden zwischen heulen und weinen. Zwischen heulen und weinen. Man kann weinen auch im Gebet, kein Problem, aber nicht diese Art von Heulerei, was manche Leute natürlich heute machen, damit sie, manche von ihnen wollen sich nur zeigen, dass sie sozusagen, dass sie demütig im Gebet sind oder Khushu' haben. Deshalb fangen sie, und das, wenn man das Barakallahu fikum schauspielt, dann hat man sowieso, das Gebet ist vorbei und das Ganze ist vorbei. Aber es gibt Leute, weil sie schlechte Taten begangen haben oder weil sie Sünden begangen haben und die erinnern sich, dann fangen sie an zu weinen, weil er weiß, der wird vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, der kann jetzt sterben, dann im Grab wird er gefragt und dann am letzten Tag wird er begegnet mit dieser Sünde, was er getan hat. Und weil er Allah fürchtet, dann fängt er zu weinen, weil Weinen kommt dadurch, dass man ein Gefühl im Herzen hat und das bewirkt unser Nervensystem, dass man anfängt zu weinen. Man kann weinen aus Trauer, man kann weinen auch aus Freude, weil man Freude hat. Und man kann weinen, weil man etwas hat, was natürlich, weil man etwas hat, Barakallahu fikum, was dazu beiträgt, dass man traurig oder Freude, Trauer oder Freude hat. In unserer Region, wenn man die Ayat von Allah subhanahu wa ta'ala liest, und wenn man sich vorstellt, wie das sein wird am letzten Tag, oder wie das sein wird, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala begegnet, da hat man eine schlechte Tat begangen, dann weint man aus Angst und aus Ehrfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man aber gute Tat begangen hat, dann weint man, weil man Hoffnung hat, weil man natürlich das Gefühl hat, wenn ich jetzt Allah treffe oder begegne, dann wird Allah mir Barmherzigkeit schenken, ich komme ins Paradies, inshallah, wenn Allah will. Und deshalb, barakallahu fikum, Weinen in unserer Religion ist ein Zeichen für ein Prozess, was im Herzen ist. Entweder aus Ehrfurcht oder aus, wie er gesagt hat, Sehnsucht, dass man Allah subhanahu wa ta'ala begegnen will. Warum? Natürlich, manchmal liest man Koran, manche Leute weinen, andere weinen nicht. Warum passiert sowas? Weil einige Leute, wenn sie ein Ayah vom Koran hören, dann überlegen sie sich. Und manche rechnen mit sich selber ab. Und er erinnert sich an eine Sache, was er gemacht hat. Wenn gut, dann ist er froh, dann weint er. Wenn schlecht, dann ist er traurig, dann weint er. Aber nicht, was wir in unserer Zeit sehen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das geht heute um Melodie des Korans. Wenn der Rezitator gute Melodie hat, dann bekommen die Leute Khushu'. Aber wenn er keine gute Melodie hat, dann bekommen sie kein Khushu'. Obwohl die Wörter die gleichen sind. Das ist kein Problem. Natürlich, dass man, es ist besser, wenn man schön Koran liest. Aber das geht um Sinn der Ayah und um Verstehen der Ayah. Und manche Leute, subhanallah, wenn er einen Gesang hört oder eine Schied oder wenn er ein Lied hört, dann bekommt er ein schönes Gefühl im Herzen und vielleicht fängt er auch zu weinen. Aber wenn er Koran hört, dann bewirkt das gar nicht. Und das ist eine Katastrophe, das belegt, dass das Herz so, wal-iyadu billah, von Sünden und von Ran, von dieser Hülle von Sünden, so umhüllt ist, dass man nicht mehr mit dem Herzen verstehen kann, was man hört. Einer von diesen Sufisten, der kam einmal vorbei an Leute, die Koran lesen. Sufisten, ich meine mit diesen Leuten, die die ganze Zeit tanzen und singen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Auf jeden Fall, der kam vorbei an Leute, die Koran lesen. Das hat sein Herz nicht bewirkt. Der ging weiter zu dieser Gruppe von ihm. Die haben angefangen zu singen und sie haben getanzt und sie haben sehr viel. Sein Herz war weich geworden. Der hat zu sich selber gesprochen, du bist ein Heuchler. Du hast das Wort Allah gehört und das hat dich nicht bewirkt. Du hast aber das Wort von den Menschen gehört und das hat dich bewirkt. Deshalb, subhanallah, heutzutage sehen wir, hören wir, treffen wir Leute, wenn er singt, dann fängt er an zu weinen und ist sehr ruhig und so weiter. Und wenn Koran verlesen wird, dann das macht gar nicht bei ihm. Weil auch die Katastrophe ist, Wer kann heute unterscheiden zwischen ein Nasheed und Koran? Viele Leute denken, dass ein Nasheed Koran wäre oder umgekehrt. Also man sollte, barakallahu fikum, das verstehen. Wenn man den Koran liest und versteht, dann wird man auch die Wirkung des Korans im Herzen fühlen. Aber wenn man das nicht hat, dann la hawla wa la quwwata illa billah. Und zwei Augen werden niemals von der Hölle oder vom Feuer berührt. Ein Auge, das vor Allah subhanahu wa ta'ala vor Furcht geweint hat, und ein Auge, das geweint hat, weil dies, oder ein Auge, Entschuldigung, ein Auge, das in der Überwachung der Grenzen der muslimischen Länder nicht geschlafen hat. Und der Prophet sallam hat erzählt, sieben Leute werden den Schatten von Allah subhanahu wa ta'ala von seinem Thron genießen am Tage, an dem es kein Schatten geben wird. Und er sagte, die letzte Person ist eine Person, die allein Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat. Und dann hat diese Person angefangen zu weinen. So, weinen ist kein Problem, aber heulen sollte man nicht. Und da muss man aufpassen, wenn man auch im Gebet etwas hört, was sozusagen, was wirklich herzergreifend ist, da sollte man gemäßigt bleiben, sollte man nicht übertreiben. Wallahu ta'ala alam. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت يا رسول الله أقرأ عليك أو أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان سبحان الله. إذن حديث ابن مسعود بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره صلوات الله وسلامه عليه، فقال له إني أحب أن أسمعه من غيري. أما الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيشهد على أمته، وقبل ذلك ستشهد هذه الأمة للأنبياء يوم القيامة. طبعا الشهيد هنا هو يوم القيامة، والشهداء طائفتان يوم القيامة، الطائفة الأولى الأنبياء والرسل، والثانية أهل العلم. الثانية أهل العلم سيشهدون على الناس. طبعا أهل العلم الثقات، أهل العلم أهل الفضل، أهل الحق والخير، الذين تعلموا لله، يرحمك الله، تعلموا لله سبحانه وتعالى وكانوا من أهل الحق والفضل وبقوا على هذا الأمر، وليس وثبتوا على هذا، وليس كل واحد يطلع اليوم بالتلفزيون يسمى عالم. نسأل الله العافية و السلام. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. ابن مسعود رضي الله عليه erzählt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu mir, zum Mesud, rezitiere vor mir aus dem Koran. Er sagte, o Gesandter Allahs, wie kann ich vor dir aus dem Koran rezitieren, weil er doch dir offenbart wurde? Er sagte, ich würde gerne den Koran von jemandem anderen vorgelesen hören. Da rezitierte ich vor ihm die Sura An-Nisa, bis ich bei der Aya angelangt war. Und wie wird es also sein, wenn wir aus jeder Gemeinschaft einen Zeugen herbeibringen und dich als Zeugen für oder gegen jene herbeibringen? Daraufhin sagte er, das ist jetzt genug, Hasbuk. Als ich ihn ansah, stellte ich fest, dass seine Augen von Tränen überflossen. Das Hadith bei Bukhari Muslim. Der Prophet sallam, als er diese Aya gehört hat, das hat sein Herz bewirkt, sallallahu alaihi wasallam, und deshalb hat er angefangen zu weinen, sallallahu alaihi wasallam, weil diese Aya gewaltig ist. Gewaltig. Am letzten Tag wird von jeder Nation ein Zeugen herbeigerufen, das bedeutet, der wird bezeugen. Und das ist der Prophet sallam, wird herbeigerufen für diese Umma, jeder Prophet für seine Nation. Und diese Zeugen, die sind zwei. Die sind die Propheten und die Gesandte und die sind die Gelehrten. Die Gelehrten, die das Wissen bekommen haben. Aber diese Gelehrten, die müssen verantworten vor Allah subhanahu wa ta'ala für dieses Wissen. Und die werden Zeugen sein. Möge Allah uns bewahren. Wie wird das sein, wenn ein Gelehrter nicht mit seinem Wissen gearbeitet hat oder wenn er sein Wissen nicht angewandt hat in diesem Leben? Wie wird er am letzten Tag als Zeuge herbeigerufen? Der wird Zeuge gegen sich selber sein. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Ibn Mas'ud, radwallahu alayhi, Ibn Mas'ud, radwallahu alayhi, der Prophet sagte, wer den Koran schön hören will, wie der Koran herabgesandt worden ist, sollte den Koran von Ibn Abd, das bedeutet Ibn Mas'ud, von ihm hören. Deshalb sagte der Prophet, lies vor. Er hat gelesen bis diese Aya, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Der Prophet sagt ihm, حَسْبُك. Das normalerweise, wenn man Koran liest und stoppt, sagt man, حَسْبُك, ist es genug. Nicht wie manche صدق الله العظيم sagen, braucht so nicht. حَسْبُك. Und dann, der Prophet, Ibn Mas'ud sah, der Prophet hat geweint, salawatullahi wa sallam wa alaikum. Und das ist ein Beweis, barakallahu fikum. Wir weinen, wenn man natürlich den Koran hört. وعن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجوههم ولهم خنين أي صوت. بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم أي الإنسان قد يخشع قلبه ليس فقط للقرآن وإنما كذلك للموعظة. فالإنسان لما يسمع موعظة وكلام طيب لا بأس أن يبكي كذلك. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. في بليفرنك فن أنس رضو الله عليه haben wir schon gehabt, aber trotzdem nochmal. Anas radiallahu anhu sagte, der Prophet sallam hat eine Rede gehalten. Ich habe so eine Rede niemals von ihm gehört. Und er sagte, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, dann werdet ihr viel weinen und wenig lachen. Dann haben die Gefährten vom Propheten Muhammad sallam ihre Gesichter bedeckt und sie haben angefangen zu weinen. Und da hat man Geräusch vom Weinen gehört. Das heißt, nicht nur vom Koran kann man weinen oder durch die Ayat vom Koran, sondern man kann auch weinen, wenn man bewirkt wird durch gute Wörter, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum erwähnt hat, salawatullahi wa salamuhu alayhi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وهو كذلك. بارك الله فيكم. Abu Hurairah radıyallahu anh überlieferte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Derjenige, der aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala Tränen vergießt, wird nicht ins Höllenfeuer gehen, bis die Milch in die Brüste zurückkehrt und der beim Dschihad erzeugte Staub und der Rauch der Hölle werden niemals zusammen bestehen. Das Hadith ist bei At-Tirmidhi. Al-Ma'na, barakallahu fikum, انتبهوا لا يزيد النار رجل بكى من خشية الله. هذا معناه إما أن الإنسان الصالح والذي بكى من خشية الله فهذا يدخل الجنة ولا يدخل النار، والمعنى الآخر أنه لا يخلد أو لا يلد النار أبدا، يعني لا يؤبد في نار جهنم الذي بكى من خشية الله سبحانه وتعالى حتى يعود اللبن في الضرع. طبعا يبزتهم بسفال بارك الله فيه. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، يعني الأصل أن العمل الصالح ما يجتمع مع العمل الطالح، والعمل الصالح يقود إلى الجنة، والعمل الفاسد الطالح يقود إلى النار، والأصل ما يجتمعان. لو إنسان أصلح وكان من أهل الصلاح فإن هذا فالله سبحانه وتعالى يغفر له ويدخله الجنة. ودخول الجنة إما يكون ابتداء أو يكون بعد دخول نار للمسلم، المسلم ما يخلد في نار جهنم، ولكن هذا لا يعني أن المسلم خلاص يدخل الجنة مباشرة، لأنه من هناك من المسلمين من يدخل النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. derjenige der aus Furcht vor Allah Tränen vergießt, wird nicht ins Höllenfeuer gehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, derjenige, der gute Taten, der richtigen Iman hat und der gute, rechtschaffene Taten in diesem Leben praktiziert hat und der hat vor Allah subhanahu wa ta'ala geweint, vor Furcht, dann wird diese Person ins Paradies kommen. Das andere bedeutet, der wird nicht ewig in der Hölle bleiben, derjenige, der Tränen vor Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala fließen lassen hat. Der hat gesagt dann, wird nicht in Höllenfeuer gehen, bis die Milch in die Euter, Ad-Dara ist Euter und nicht Brüste hier, zurückkehrt. Also wenn du ein Schaf hast und von Euter du melkst dieses Schaf, du kannst das nicht wieder in Eutern, in die Euter zurückfließen lassen. Und so ist das auch. Derjenige, der vor Allah subhanahu wa ta'ala oder aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala gemeint hat. Und das andere, dieser Staub, wenn man die Pferde reitet, fi sabilillah, für die Sache Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Staub wird nicht mit dem Rauch von der Hölle zusammenkommen. Das heißt, die Regel im Islam ist, wenn du gute Taten begehst, dann ist das ein Grund, dass du ins Paradies kommst. Und diese beiden, normalerweise treffen sie sich nicht, gute Taten, dass man in die Hölle geht. Deshalb der Muslim, der in die Hölle geht, der geht nicht wegen seiner guten Taten in die Hölle, sondern der geht wegen seiner schlechten Taten in der Hölle. Und aufpassen in diesem Zusammenhang. Es kann sein, dass ein Muslim in die Hölle kommt. Aber der wird nicht ewig in der Hölle bleiben. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Und das ist eine sehr schöne Überlieferung. Barakallahu fikum. Dankt man diesen, subhanallah, dankt man diesen auch Unterschied versteht, wie Allah subhanahu wa ta'ala das gemacht hat. Es wird prinzipiell gute Taten führen ins Paradies. Prinzipiell. Und derjenige, der gute Taten begangen hat, prinzipiell kommt diese Person ins Paradies, der kommt nicht in die Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاء إمام عادل مو عادل إمام إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الحديث متفق عليه. يا أخوة، سبعة يظلم الله في ظل أهل العلم بالنسبة للظل، قالوا إنه هو منهم من قال هذا مجاز مجاز، ومنهم من قال الظل هو ظل يخلقه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ومجازا قال ظل لأنه من خلقه، مثل ما تقول بيت الله رسول الله. والقول الثالث لا، أنه هذا الظل، وهو صحيح لثبوت الحديث بذلك، أن هذا الظل هو ظل عرش الرحمن، ظل العرش يوم القيامة، والله أعلم. على كل، إمام عادل، الإمام العادل وين في اليوم إمام عادل؟ نسأل الله العافية. في الشيخ كشك رحمه الله تعالى مرة قارن بين أتصور مبارك وبين عمر بن الخطاب، طبعا باب يعني باب كان يريد يصل إلى شيء، فآخر شيء قال له: أما عمر فكان إمام عادل، أما أنت يا حسني فعادل إمام، أنت مسخرة. فنسأل الله العافية والسلام. فإمام عادل هذا يا أخوة، الإمام العادل يعني الذي يقود المسلمين ويعدل بينهم ولا يظلم، فهذا شوفوا الأجر الذي له، الأجر العظيم، أنه أول واحد يظل بظل عرش الرحمن يوم القيامة لأنه عدل. قال: عدلت فنمت قرير العين، أما نحن قرير العين عمينا، صلى الله العافية. وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، الشاب، ورجل قلبه معلق في المساجد واضحة، رجلان تحبا اجتمع عليه وتفرق عليه. انتبهوا، تفرقا عليه هنا مو بمعنى أنهم اختلفوا، لا، أنهم لما اجتمعا على المحبة، ولما ذهب كل واحد إلى بيته أو سافر إلى داره أو إلى غير ذلك، فهم بقيت هذه المحبة بينهم. وليس المعنى أنه والله هذا ترك صاحبه فلذلك تفرق عليه، ما في من يفسر الأحاديث، ما شاء الله تفسير. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة، نحن لا، الحمد لله، هذا منصب وجمال ما في عندنا. رجل دعته امرأة ذات أوراق فقال لها: أعطيني الختم بس بالجواز، نسأل الله العافية والسلام. ورجل تصدق بصدقة أخفاها، أخفى الصدقة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هذا. بارك الله فيكم. حديث في هندت من 40 باي 100 54. Und zwar, der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte: sieben Leute werden den Schatten Allah سبحانه وتعالى genießen am Tag, es kein Schatten gibt. Ein gerechter Imam, gerechter Führer, gerechter Häuptling, gerechter König und so weiter. Ein junger Mann, der in der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala gewachsen ist. Eine Person, die das Herz von dieser Person mit den Moscheen, an die Moscheen gebunden ist. Zwei Leute, die sich für Allah subhanahu wa ta'ala gemocht haben. Wenn sie zusammenkommen, dann mögen sie sich für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn sie sich voneinander verabschiedet haben, dann mögen sie sich für Allah subhanahu wa ta'ala. Und ein Mann, eine Frau, die Macht und Schönheit besitzt, ihn zur Sünde aufgerufen hat, der sagt: nein, ich fürchte Allah. Und ein Mann, der eine Spende mit der Rechten gespendet hat, die Linke wusste nicht, was er gespendet hat. Ach, der hat das verborgen. Und eine Person, und eine Person, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat, allein, dann hat er angefangen zu weinen. Das sind, barakallahu fikum, diese sieben Leute. Und subhanallah, schaut mal. Erstmal, was ist der Schatten hier damit gemeint? Einige Lehrten sagen, das ist hier metaphorisch gemeint. Andere meinen, das ist hier ein Schatten, was Allah erschaffen will. Und deshalb sagt man Schatten Allahs, wie zum Beispiel Baytullah oder Rasulullah. Und die dritte Ansicht, und das ist die richtige eigentlich, die dritte, das ist Schatten des Thrones Allah subhanahu wa ta'ala, weil es ein Hadith klares Hadith gibt. Die Gelehrten, die diese Überlieferung nicht angenommen haben, die sagen, die Überlieferung ist nicht authentisch. Aber die Überlieferung ist authentisch, deshalb ist es die richtige, Allahu A'lam. Der erste ist Imam al-Adil, ein gerechter Führer. Natürlich, den sollte man heutzutage suchen. Ich denke nicht, dass du sowas findest. Das ist heute auf keinen Fall da. Aber schaut mal, Barakallahu Fikum, wenn man ein gerechter Führer ist und wenn man wirklich die Gerechtigkeit, mit Gerechtigkeit regiert, was sein Lohn ist. Der Lohn ist, der wird Schatten Allah subhanahu wa ta'ala genießen am Tage, an dem es keinen Schatten gibt. Ein Mann, der ist in der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala aufgewachsen, ein Mann und so weiter. Dann diese zwei Leute, die sich für Allah mögen, und wenn sie zusammen sind oder wenn sie getrennt sind. Was bedeutet, wenn sie getrennt sind? Nicht, dass sie ein Problem miteinander haben und jeder redet nicht mit dem anderen. Nein, das bedeutet, die Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala oder wegen Allah subhanahu wa ta'ala, die bleibt, wenn sie zusammen sind und wenn sie auch woanders sind. Das wird immer, mag man sein Bruder. Natürlich, weil manche Leute heute große Gelehrten, YouTube-mäßig, die erklären das nach ihrem Gelüst, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Und ein Mann, eine Frau, die hat Macht und Schönheit, die hat ihn zur Sünde aufgerufen. In Deutschland, Alhamdulillah, ich meine, Macht und Schönheit brauchen wir nicht. Wir brauchen nur was anderes. Wir brauchen einen Stempel im Pass. Also kommt, komm, Stempel im Pass, dann kein Problem. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und das Letzte ist das Wichtigste von uns, der Mann, der Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat, allein. Allein. Das bedeutet, der weint nicht damit, die Leute sagen, der gute Mann. Der ist allein. Keiner sieht ihn. Der erinnert sich an seine Sünden, an seine guten Taten und der weint vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind Barakallahu fikum. Das sind einige Hadithe, das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Na. Die Aufzählung, wie das sein, einfach kurz. Aufzählung nochmal. Imam al-Adil, ein gerechter König oder ein gerechter Führer. Ein junger Mann, der in der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala aufgewachsen ist. Das ist ein junger Mann, 17, 16 Jahre alt und die ganze Zeit ist er in den Moscheen und er betet Allah subhanahu wa ta'ala an und er ist nicht wie die anderen. Drittens, ein Mann, sein Herz ist an die Moscheen gebunden, an das Gebet. Viertens, zwei Leute, die sich vor Allah subhanahu wa ta'ala mögen, ob sie zusammen sind oder nicht. Fünftens, ein Mann, der zur Sünde aufgerufen wird von einer Frau, die schön und Macht hat, der sagt, nein, ich fürchte Allah. Sechstens, eine Person, die eine Sadaqa verboten hat, dass seine linke Hand nicht weiß, was die rechte gegeben hat. Das ist sehr schön gesagt. Natürlich, du weißt, was du spendest. Aber das bedeutet, man macht das so verborgen, als ob die linke Hand nicht mehr weiß, was die rechte gegeben hat. Und der letzte ist der Mann, der allein oder die Frau, die Person, die allein Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat, und dann hat die Person angefangen zu weinen. Das Hadith bei Bukhari Muslim. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. الحديث رواه أبو داود والترمذي في الشمائل. يا أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي مثل أزيز المرجل. المرجل هو اللي بنسميه اليوم الطنجرة، لما تضع فيها المي الحار، فشلون المي الحار يكون له صوت لما يغلي، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبكي كان له هذا الصوت صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله ما تقدم له ما تقدم من ذنب آخر، وهو من يدخل الجنة وله الشفاعة العظمى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحمل لواء الحمد يوم القيامة. وعلى الرغم من هذا يصلي ويبقي، فنسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. عبد الله ابن الشخير berichtet, ich besuchte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er gerade ins Gebet vertieft war. Ich hörte den Ton seines Weines aus der Tiefe seiner Brust hervorklingeln, als ob es der Ton eines kochenden Topfes war. Das Hadith bei Abu Dawud und al-Tirmidhi hat das in al-Shama'il al-Muhammadiyya erwähnt und das ist sahih. Allah ta'ala ala wa ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist die erste Person, die ins Paradies kommt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der Führer von allen Menschen am letzten Tag. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der Imam von allen Propheten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm alles verziehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam trotzdem hat geweint, als er gebetet. Salawatullahi wa salamu alaihi. Und das hat so einen Ton von sich gegeben, als ob man etwas kocht. Wenn du kochst, du hörst, wenn das kochende Topf sozusagen, wenn das kocht, dann wie sprudeln jetzt, aber diese Geräusch, dieser Ton, das kommt von seinem Brust, sallallahu alaihi wasallam, weil er Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Deshalb, barakallahu fikum, es gibt natürlich sehr viele Hadithe auch diesbezüglich, aber der Autor, rahimahullah ta'ala, der bringt ein paar Beispiele, damit der Muslim sich nur die Frage stellt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam weint, was sagen wir? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, Vollkommenheit suchst du nicht bei Menschen. Und Anas radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ابن كعب رضي الله عنه إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى أبي متفق عليه وفي رواية فجعل أبي يبكي سبحان الله بارك الله فيكم. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Anas berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ubay ibn Ka'b sagte: Allah subhanahu wa ta'ala hat mir befohlen, dass ich dir diese Aya vom Koran vorlese. Lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum al-bayyina. So weiter. Das ist Surat al-Bayyina, die erste Aya. Ubay sagte: Hat Allah mich erwähnt? Der Prophet sagt ihm ja. Dann hat Ubay angefangen zu weinen. Er hat angefangen zu weinen. Radwanallah alayhi. Das wird die Sahaba auch, Radwanallah alayhi, haben das verstanden. Überlege dir, Allah erwähnt eine Person. Allah sagt dem Propheten, du sollst Ubay diese Aya vorlesen. Was von ein von einem, sage ich, Wert und von einem Vorzug. Und natürlich Ubay war einer der Besten im Koran lesen. Und er war der Imam von At-Tarawih. Umar hat ihn beauftragt, das zu machen. وعن أنس كذلك قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهيا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني لا أبكي ألا أكون أعلم ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رواه مسلم. بارك الله فيكم. طبعا الرواية واضحة لماذا بكت أم أيمن رضوان الله عليها، لأنه الوحي انقطع من السماء، لأنه في زمن الوحي لما كان عندهم شيء كان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فينزل الله سبحانه وتعالى قرآنا والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم حلول، يعطيهم الأمر الذي يستندون إليه. أما بعد انقطاع الوحي كيف؟ إلى من يرجعون؟ فذاك فهمت هي هذه المسألة. انقطاع الوحي مسألة عظيمة، ما في وحي من عند الله سبحانه وتعالى في مثل هذه، في مثل هذه المسألة. لو كان عندنا وحي الآن فكانت أمور الأمة كلها قد حلت، لكن ما في. فذلك بكت رضوان الله عليها، وهذا تقدم في باب زيارة أهل الخير. بارك الله فيكم. أبو بكر عمر، أبو بكر زاكت عمر كم ديا بزوخن أم أيمن فيدا بكوفيت صلى الله عليه وسلم داس إما فليكته تجي زاكي هذا يوم خندس زيوان باي إير أل زي دي بايدن زا هات زي أندر فانن سو وينن تام زاك وارم فاينس دو und du weißt genau, dass was bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, ist besser für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als was er in Dunya hat. Da hat sie gesagt, Wallahi, ich weine nicht deswegen, weil ich weiß, dass das, was für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, ist besser als das, was er in Dunya hat. Aber ich weine, weil die Offenbarung vom Himmel nicht mehr da ist. Das wurde gestoppt. Dann hat sie angefangen weiter zu weinen, oder hat sie weiter geweint, und Abu Bakr und Umar haben angefangen auch zu weinen. Das Hadith bei Muslim. Barakallahu fikum, das hat einen Sinn. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam unter ihnen war, als sie Probleme gehabt haben, Fragen gehabt haben, dann sind sie zum Propheten gegangen. Er hat ihnen Antwort gegeben, hat ihnen Lösung gegeben. Aber nachdem die Offenbarung nicht mehr da ist, nachdem Jibril a.s. nicht mehr kommt, was sollen sie machen? Überlegt euch jetzt, hätten wir Offenbarung jetzt vom Himmel, dann können wir alle Probleme lösen. Aber es gibt nicht. Deshalb hat Umayman geweint, weil sie verstanden hat, wie das, was das bedeutet, dass wir keine Offenbarung mehr haben. Wir müssen natürlich dann auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen und versuchen, die Gelehrten zu fragen, um Lösungen zu finden. Aber egal, was wir machen, werden wir das nicht erreichen, wie die Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil die Offenbarung vom Himmel kam. Und Ibn Umar, radiyallahu anhuma, قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء فقال مروه فليصلي وفي رواية قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء متفق عليه طبعا في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا لصواحب يوسف عليه السلام فقال مروا قالت لعله مروا عمرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر أبدا أبو بكر هو الذي يصلي بالناس هذا فيه بارك الله فيكم بكاء الصديق رضوان الله عليه يا أخوة أبو بكر كان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله عمر رضي الله عليه كان يبكي يقوم الليل يبكي ويقرأ آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل فيبكي فيبل لحيته ثم حجرة ثم يبل الأرض صلى الله عليه وعليه وسلم من البكاء للإنسان إذا فهم هذه المسألة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ابن عمر رضي الله عليه erzählte als der Schmerz des Gesandten Allah سبحانه وتعالى kurz vor seinem Hinscheiden unerträglich wurde fragte man ihn wie man nun das Gebet verrichtet solle sagte sagt Abu Bakr dass die Leute im Gebet leiten soll Daraufhin sagte Aisha, Abu Bakr ist ein feinfühliger Mensch. Sobald den Koran rezitiert, wird vom Weinen überwältigt. Da sagte der Prophet, sagt ihm, soll das Gebet leiten. Eine andere Version lautet, Aisha radiallahu anha sagte, wenn Abu Bakr an dieser Stelle stünde, wird ihn die Gemeinde wegen seines Schluchzens nicht hören. Das wird von weinen. Die werden nicht hören. Der Prophet sagt trotzdem, Abu Bakr sollte das machen. Das heißt, Abu Bakr hat geweint, als er den Koran gelesen hat. Und damit man weiß, Abu Bakr hatte zwei Tränenspuren, so wie zwei schwarze Linien in seinem Gesicht gehabt. Die waren durch die Tränen, weil er so viel geweint hat im Gebet. Umar hat in der Nacht so viel gebetet. Und der Prophet, der Führer und Lehrer, hat immer im Gebet geweint. Sallallahu alaihi wasallam. Einmal hat er geweint, bis er sein Amis, sallallahu alaihi wasallam, er hat das nass gemacht vom Weinen und auch der Boden unter ihm war nass vom Weinen. Subhanallah. An Ibrahim ibn Abd al-Rahman ibn Auf, an Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman ibn Auf رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رضي الله عليه. أي والله مصعب بن عمير يا أخوة لما قتل لما أرادوا أن يكفنوه فما استطاعوا أن يغطوا جسده فإذا كان لما يغطوا رأسه تنكشف قدمه ولما يغطوا قدمه ينكشف رأسه فعبد الرحمن بن عوف قال أعطينا الدنيا حتى وكأنه عجلت لنا حسناتنا لأنه الكافر في الدنيا تعجل له الحسنات خلاص حتى يوم القيامة يدخل النار أما المؤمن فيبتلى في الدنيا ويبتلى أحيانا بشيء عظيم حتى يخرج إلى رب العالمين وما عنده سيئات فذلك بدأ يبكي لأنه فهم هذه المسألة عن أبي أمامة صدي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله تعالى وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى رواه الترمذي وفي الباب أحاديث كثيرة منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وقد سبق في باب النهي عن البدع فهذا بارك الله فيكم ساكم الله كان دليلا على أن الإنسان إذا بكى من خشية الله أو بكى شوقا إلى الله سبحانه وتعالى فهذا فيه أجر وفيه طبعا علامة عن يعني على مسألة أن هذا الإنسان خاشع قلبه إن شاء الله ولا يغرنكم هذه الأمور اليوم ترى إبراهيم der Sohn von عبد الرحمن عوف erzählte Einmal wurde Abdurrahman auf Essen gebracht. Er war gerade dabei, das Fasten zu brechen. Plötzlich erinnerte er sich an Mus'ab ibn Umayr und sagte, Mus'ab radhiyallahu anhu fand den Märtyrertod und gewiss war er ein besserer Mann als ich. Sogar für sein Leichtentuch stand nichts zur Verfügung, außer einem Stück Stoff. Und wenn man damit seinen Kopf bedeckte, blieben seine Füße bloß. Und wenn man seine Füße bedeckte, blieb sein Kopf unbedeckt. Und jetzt ist uns die Welt weit geöffnet. Oder uns ist großzügig Reichtum gegeben worden. Und wir fürchten, dass unsere guten Taten schnell belohnt werden könnten. Herauf begann er, so zu weinen, dass er nicht mehr essen konnte. Und Abu Umama Sudai ibn Ajlan al-Bahili überlieferte, dass der Prophet sagte, es gibt nichts, was Allah mehr liebt als zwei Tropfen und zwei Kennzeichnungen oder Spuren. Tränen aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala und Bluttropfen, die um Allahs Willen vergossen wurden. Und die zwei Kennzeichnungen oder Spuren sind, die man im Dschihad um Allahs Willen erhalten hat und die, die man in Verrichtung einer vorgeschriebenen Pflicht davon trug. Das Hadith ist bei At-Tirmidhi. Es gibt auch zu diesem Kapitel andere Beweise, wie zum Beispiel Hadith al-Urbad ibn Sari, als er erzählt hat, der Prophet hat uns eine Ermahnung erteilt, dass unsere Herzen, dass sie weich geworden sind oder ergriffen worden waren und unsere Augen haben angefangen, Tränen zu vergießen. Barakallahu fikum, diese Geschichte ist sehr schön mit Abdurrahman ibn Auf. Der sagte, wir haben heute alles. Uns fehlt nicht. Und er dachte, das wurde als Lohn für die Taten im Leben. Passt auf, ein Kafir, wenn er gute Taten begeht, wenn ein Kafir gute Taten in diesem Leben begeht, dann wird er im Leben dafür belohnt. Damit er am letzten Tag kommt und er hat keine guten Taten mehr. Die wurden alle belohnt in Dunya. Aber ein Muslim, seine Taten könnten in Dunya belohnt werden und er hat noch Lohn am letzten Tag. Und deshalb, wenn der Muslim geprüft wird mit den verschiedenen Prüfungen in diesem Leben, dann ist das das dient dazu, dass dieser Mu'min am letzten Tag den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Deshalb sagte Abdurrahman auf, er zweifelte, als ob dieses gute Leben, was sie haben, als sozusagen als Lohn ist für die Taten im Leben, wie die Kuffar. Ja, natürlich das nicht so, aber er hat angefangen zu weinen. Deshalb, man sollte sich überlegen, wenn du alles hast und du kannst alles bekommen, wenn du deine Religion nicht praktizierst und wenn du nicht kein weiches Herz bekommst, dann musst du tausendmal dich überlegen, wo der Fehler ist. Bei dir, nicht bei den anderen. Schieb nicht das auf die anderen. Fang bei dir an. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salli lahum ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Die Brüder und Schwestern im Internet, ich komme nachher, inshallah, haben wir Admin. Dann könnt ihr eure Fragen an die Admin schicken. Assalamu alaikum. ونعوذ بالله